Erster, es gab Gruppen von Torwächtern. Meselemja war ein Torwächter. Er war der Sohn von Kore. Er gehörte zur Familie Asaf. Zweiter, Meselemja hatte Söhne. Der erste war Sacharja. Der zweite war Jediael. Der dritte war Sebadia. Der vierte war Jatnil. Dritter, der fünfte war Elam. Der sechste war Johanan. Der siebente war Eljunai. Vierter, Obed-Edom hatte auch Söhne. Der erste war Semaja. Der zweite war Josabat. Der dritte war Jo. Der vierte war Sachar. Der fünfte war Netanel. Fünfter, der sechste war Amiel. Der siebente war Issachar. Der achte war Pegoletai. Gott hatte Obed-Edom gesegnet. Sechster, Semaja hatte auch Söhne. Sie waren wichtig in ihrer Familie. Sie waren starke Männer. Siebter, Semajas Söhne waren Otni, Raphael, Obed und Elsabad. Seine Brüder waren Elihu und Semachja. Sie waren alle gute Männer. Achter, alle diese Männer waren aus Obed-Edoms Familie. Sie und ihre Söhne und Brüder. Sie waren gute Männer. Sie konnten gut dienen. Es waren 62 Männer von Obed-Edom. Neunter, Meselemja hatte auch Söhne und Brüder. Sie waren gute Männer. Es waren zusammen 18 Männer. Zehnter, Hosa hatte auch Söhne. Er war aus der Familie Meraris. Simri war der Chef. Er war nicht der erste Sohn. Aber sein Vater machte ihn zum Chef. Elfter, der zweite war Hilkia. Der dritte war Tebalja. Der vierte war Sacharja. Hosa hatte zusammen 13 Söhne und Brüder. Zwölfter, diese Gruppen von Torwächtern hatten Aufgaben. Die Familienchefs und ihre Verwandten. Sie arbeiteten im Tempel Gottes. Dreizehnter, sie losten aus, wer an welchem Tor arbeiten sollte. Jede Familie bekam ein Tor. Junge und alte Männer bekamen Aufgaben. Vierzehnter, Selemja bekam das Osttor. Sein Sohn Sacharja war ein kluger Mann. Sie losten auch für ihn. Sacharja bekam das Nordtor. 15. Obed-Edom bekam das Südtor. Seine Söhne bekamen das Lagerhaus. 16. Hosa bekam das Westtor. Er bekam auch das Saleche-Tor. Das war an der Straße, die nach oben ging. Ein Wächter stand neben dem anderen. 17. Am Osttor waren 6 Leviten. Am Nordtor waren jeden Tag 4. Am Südtor waren jeden Tag 4. Am Lagerhaus waren immer 2. 18. Am Papa im Westen waren 4 Männer für die Straße. 2 Männer waren für den Papa. 19. Das waren die Gruppen der Torwächter. Sie waren aus den Familien von Korah und Merari. 20. Ihre Verwandten, die Leviten, passten auf. Sie kümmerten sich um die Sachen im Tempel Gottes. Sie kümmerten sich auch um die besonderen Geschenke für Gott. 21. Die Familie von Ledan war auch dabei. Ledan war ein Gersoniter. Die Familienchefs von Ledan. Und die Jehiliter. 22. Die Familie der Jehiliter. Setam und sein Bruder Joel. Sie passten auf die Sachen im Tempel Gottes auf. 23. Es gab auch die Amramiter, Jezariter, Hebroniter und Usiliter. 24. Sebuel war der Chef für die Sachen. Er war der Sohn von Gersom. Gersom war der Sohn von Moses. 25. Seine Verwandten waren aus Elisas Familie. Elisas Sohn war Reabja. Reabjas Sohn war Jesaja. Jesajas Sohn war Joram. Jorams Sohn war Sichri. Sichris Sohn war Selomit. 26. Selomit und seine Brüder passten auf. Sie kümmerten sich um alle besonderen Geschenke für Gott. König David hatte sie gegeben. Auch die Familienchefs gaben Geschenke. Die Chefs von vielen Soldaten gaben Geschenke. Die Armeechefs gaben Geschenke. 27. Sie hatten diese Dinge in Kämpfen bekommen. Es war Beute. Sie gaben sie für Gott. So halfen sie dem Tempel Gottes. 28. Samuel, der Seher, gab auch Geschenke. Sol, der Sohn von Kis, gab Geschenke. Abner, der Sohn von Ner, gab Geschenke. Job, der Sohn von Zeruja, gab Geschenke. Selomit und seine Brüder passten auf alle diese Geschenke auf. 29. Kenania und seine Söhne waren Jezariter. Sie hatten Aufgaben in Israel. Sie waren Beamte und Richter. 30. Hasabja und seine Brüder waren Hebroniter. Es waren 17.00 gute Männer. Sie arbeiteten in Israel westlich vom Jordan. Sie kümmerten sich um Sachen für Gott. Sie arbeiteten auch für den König. 31. Jeria war der Chef der Hebroniter. Er war der Chef für ihre Familien. Im 40. Jahr von König David suchte man Männer. Man fand starke Männer in Jesa in Gilead. 32. Seine Verwandten waren auch gute Männer. Es waren 2700 Familienchefs. König David machte sie zu Chefs. Sie waren Chefs über die Rubeniter und Gaditer. Auch über den halben Stamm Manasse. Sie kümmerten sich um Sachen für Gott. Sie kümmerten sich auch um Sachen für den König,